Kapitel 24. Die dritte strategische Staffel Gewalt ist nützlich und notwendig. Lenin, vollständige Werkausgabe 2018, S 43, seien Sie überzeugt, dass unsere Hand nicht zittern wird. Stalin, Werke 4, S 118, 1. Die erste strategische Staffel der Roten Armee umfasste 16 Kader-Invasionsarmeen und mehrere Dutzend selbstständiger Korps und Divisionen. Ihre Aufgabe bestand darin, gleichzeitig mehrere Stöße zu führen. Die zweite strategische Staffel bestand aus 7 erst vor kurzem aufgestellten Armeen, die durch Reservisten, darunter auch Häftlinge, siehe der Eisbrecher, S 341 FF, ergänzt worden waren. Sie hatte den Auftrag, die Erfolge der ersten strategischen Staffel auszubauen. Nach der zweiten strategischen Staffel aber erfolgte die Entfaltung der dritten strategischen Staffel. Ursprünglich umfasste sie 3 Armeen, die 29., 30. und die 31. Auf den ersten Blick waren es gewöhnliche Invasionsarmeen. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass es sich sogar um sehr ungewöhnliche Armeen handelte. Offiziell entstand die dritte strategische Staffel in den letzten Junitagen 1941 als Reaktion auf den deutschen Angriff, allerdings verdächtig schnell. 3 Armeen aufzustellen ist sogar im Frieden nicht einfach, es erfordert viel Zeit, viele Waffen, Mannschaften und Offiziere, viele Fahrzeuge, viel Munition, Verpflegung und Treibstoff und schließlich viele Stiefel. Diese Armeen aber waren binnen weniger Tage Ende Juni 1941 in einer Situation von Panik und allgemeinem Durcheinander entstanden, doch die Panik und das Durcheinander berührte sie nicht. Das Geheimnis bestand darin, dass die Armeen der dritten strategischen Staffel nach Plänen aus 296 Friedenszeiten aufgestellt wurden, dass der Mechanismus bereits vorhanden und noch vor der deutschen Invasion in Gang gesetzt worden war, und er arbeitete störungsfrei, unbeeindruckt von dem Chaos ringsum und der Tatsache, dass Stalin in den ersten Kriegstagen dem Ruder der Staatsführung fernblieb. Aus was für Armeen war die dritte strategische Staffel zusammengesetzt? Wenn man in der zweiten strategischen Staffel ganze Divisionen und sogar Korps aus Häftlingen aufgestellt hatte, sollten wir erraten können, wer in der dritten strategischen Staffel hinter den Häftlingen stand. Zweiter richtig. Die dritte strategische Staffel, das waren die Tschekisten. Alle 3 Armeen. Die 29. Armee unterstand dem Befehl des Stellvertreters des Volkskommissars für innere Angelegenheiten NKWD-Generalleutnant I. Maslenniko, die 30. Armee dem ehemaligen Chef der Grenztruppen des ukrainischen Grenzbezirks NKWD-Generalmajor W. Archumenko, die 31. Armee dem ehemaligen Chef des baltischen Grenzbezirks NKWD-Generalmajor K. Irakutin, danach dem ehemaligen Chef des karelo-finnischen Grenzbezirks NKWD-Generalmajor W. Endolmat. 3 Armeen sind eine ganze Front. Die Gesamtführung der 3 Armeen lag in den Händen des ehemaligen Chefs der Grenztruppen im belorussischen Grenzbezirk, des NKWD-Generalleutnants I.A. Bogdanow. Sein Politkommissar war der Stellvertreter des Volkskommissars für Staatssicherheit, NKGB, Kommissar der Staatssicherheit 3 Ranges S.N. Kruglo. Seit Jahren trage ich mosaikartig Daten über die sowjetischen Truppen und ihre Kommandeure im Jahr 1941 zusammen. Darunter auch über die 3 Tschekistenarmeen. Alles bisher gefunden bestätigt mir, in der dritten strategischen Staffel waren nicht nur sämtliche Armeekommandierenden, die Kommandeure der Divisionen, Regimente und Bataillone. Tschekisten aus dem 297 NKWD und NKGB, auch alle Kompaniechefs, Zugführer und Gruppenführer stammten aus denselben Behörden. Ausnahmen sind mir nicht begegnet. Je mehr Informationen über die dritte strategische Staffel zusammenkamen, umso mehr Fragen ergaben sich. Wofür war diese ganze Tschekistenfront bestimmt? Wie konnten die Grenzsoldaten zu vielen Tausenden am 22. Juni dem Feuer der angreifenden deutschen Truppen entkommen? Wie schafften sie den Sprung in das tiefe Hinterland? Die Bahnstrecken waren verstopft, Und wie konnten sie sich dort nur wenige Tage nach dem Beginn der deutschen Invasion zu einer festen Struktur formieren mit einer Front und drei Armeeführungen, mit Stäben der neuen Divisionen, Regimente und Bataillone, mit einem funktionierenden Nachrichten- und Versorgungsdienst? Schließlich hatte sich der Stab des ukrainischen Grenzbezirks im Limberger Grenzvorsprung befunden. Wie war der Tschekisten-General Chomenko mit seinem Stab dieser Hölle entronnen? Der Stab des belorussischen Grenzbezirks befand sich an einem für die Evakuierung noch ungeeigneteren Ort in Belostok. Dort gerieten alle in den Kessel. Mit Ausnahme des Tschekisten-Generals Bogdanao, seines Stabes und tausender Angehöriger der Grenztruppen, vom einfachen Soldaten bis hinauf zu den Generalen. Bogdanao war es gelungen, mit seinem Stab dem Kessel zu entkommen, er tauchte im Hinterland auf und trat an die Spitze der gesamten Tschekistenfront. Angenommen, Bogdanao wurde aus dem Kessel ausgeflogen, wo aber kamen die drei Tschekistenarmeen her? Hätte man überhaupt sämtliche Grenzsoldaten von der Westgrenze am 22. Juni mit Flugzeugen abtransportieren können? Und doch stellen gerade diese Grenzsoldaten von der Westgrenze die Grundlage der drei Tschekistenarmeen dar, und auch die gesamte Führung kam von dieser Grenze. Geschehen noch Wunder. Kommunistische Historiker haben massenweise Bücher über die heldenhaften Tschekisten und ihre mutigen Taten in den ersten Tagen des Krieges geschrieben, aber die Bücher schweigen sich darüber aus, wie diese Tschekistenfront entstand. Auf die Frage gaben 298 die Historiker nicht nur keine Antwort, sie fanden es nicht einmal nötig, diese Frage überhaupt zu stellen. Dritter, um die Frage nach der Herkunft der dritten strategischen Staffel zu beantworten, müssen wir zur ersten strategischen Staffel zurückkehren, und zwar an die rumänische Grenze. Über diese Zeit sind viele Bücher geschrieben worden, und wir wollen eines davon aufschlagen. Zum Beispiel das Buch des Helden der Sowjetunion Generalmajor A.S. Viridau. Die Bataillone nehmen das Gefecht auf. Es wurde 1967 vom Militärverlag herausgebracht. Das Buch durchlief die allgemeine und die gesonderte militärische Zensur. Die angeführten Tatsachen wurden ebenso wie die Tatsachen in jedem anderen Buch des Militärverlags von Experten des Instituts für Militärgeschichte geprüft und führten zu keiner Beanstandung. Das Buch haben Tausende von Menschen gelesen, einschließlich führender sowjetischer und ausländischer Historiker. Das Buch haben Teilnehmer jener Ereignisse gelesen und Ergebene von General Sviridau und seine Kommandeure. Niemand hat einen Spruch erhoben. Der Autor war im Juni 1941 Hauptmann, Kommandeur des 144. selbstständigen Aufklärungsbataillons der 164. Schützendivision im 17. Schützenkorps der 12. Armee im Limberger Bogen. Das 17. Korps ist nur dem Namen nach ein Schützenkorps, in Wirklichkeit handelt es sich um ein Gebirgsjägerkorps. Korpskommandeur ist der von Schuko geförderte Generalmajor I.W. Galanin. Die ganze 12. Armee ist, wie wir wissen, nur dem Namen nach eine gewöhnliche Armee, in Wirklichkeit aber eine Gebirgsjägerarmee. In dieser Armee hatte I.C.H. Bagramjan auf persönlichen Befehl Schukaus seine Experimente zur schnellen Einnahme von Gebirgspässen durchgeführt. Siehe, der Eisbrecher, S-185 FF. Sviridos Buch ist deswegen von Interesse, weil es eben diese Armee beschreibt, aber sein Blick geht nicht von oben nach unten, sondern in der umgekehrten Richtung. Begeben wir uns also von 299 der Ebene des Korps bzw. der Armee hinunter zum 144. Aufklärungsbataillon unter der Führung von Hauptmann A.S. Sviridau. Der Bericht beginnt am 19. Juni 1941. Ich schlage die erste Seite auf und zitiere aufs Geratewohl, beginnend mit der ersten Zeile: Am Prut löste unsere Division die Grenztruppen ab. Beim Verlassen der Staatsgrenze übergaben sie uns das befestigte Ufer und hinterließen uns etwas ungewöhnliche Souvenire: Angeln aus Haselruten, ein unbrauchbares Maschinengewehr und einen alten Schäferhund. Als die Grenztruppen uns die Grenze übergaben, der Wald, in dem wir lagen, von der rumänischen Seite drang Weinen aus dem rumänischen Dorf herüber, die Bauern wurden umgesiedelt, weg von der Grenze. Wir alle machten uns als sowjetische Soldaten bereit, den Feind nur auf seinem eigenen Boden zu schlagen. Der Schwadronchef, Oberleutnant Korobko, bat nach seiner Meldung um die Erlaubnis, das andere Ufer des Flusses aufzuklären. Wart, es ab, übereil, nichts. Deine Zeit kommt noch. Bis dahin aber halte die Augen offen, und streng, deine Ohren an. Machen wir uns klar, was hier berichtet wird. Die 164. Schützendivision hat von den Grenztruppen das befestigte Ufer übernommen, aber sie hat es nicht eilig damit, diese Befestigungen zu nutzen. Die Division verbirgt sich im Grenzwald. Alle sowjetischen Divisionen im Grenzstreifen handelten ebenso. Sie hatten zur Grenze aufgeschlossen, aber nicht um der Verteidigung willen. Am anderen Ufer gehen die Deutschen nach demselben Szenario vor, auch sie verbergen sich in den Wäldern. Auch das geschieht nicht zur Verteidigung. Erstaunlich sind die eigentümlichen Gehörqualitäten dieses sowjetischen Hauptmanns und Kommandeurs eines Aufklärungsbataillons, das Weinen aus dem rumänischen Dorf, das auf der anderen Seite des Grenzflusses ausgesiedelt wird, hat er gehört, aber auf unserer Seite scheint ihm das Weinen zu entgehen. Dabei haben die sowjetischen Grenztruppen vom 13. bis zum 20. Juni die Operation Zwangsaussiedlung der Menschen aus dem Grenzstreifen vom Weißen Meer bis zum Schwarzen Meer durchgeführt. Die 300 Deutschen schafften die Bevölkerung in einem Geländestreifen von 20 Kilometer Tiefe fort, auf unserer Seite waren es 100 Kilometer. Die Deutschen siedelten in der Hauptsache die Menschen um. Unsere verbanden die Umsiedlung mit Ausrottung. Zu dem geschilderten Zeitpunkt ging die NKWD-Operation zur Säuberung des Grenzstreifens ihrem blutigen Höhepunkt entgegen. Doch unseren Helden berührt das nicht. Das Weinen unserer Sowjetmenschen vernimmt er nicht, und er will es auch nicht hören. Er dünkt sich ein Befreier Europas zu sein, und deshalb hört er auch nur das Weinen von der anderen Seite. Nachdem meine ersten Artikel über die wahre Bedeutung des TASS-Kommuniqués vom 13. Juni 1941 erschienen waren, veröffentlichte eine Gruppe amerikanischer Experten einen zornigen offenen Brief. Das TASS-Kommuniqué sei einfach eine Dummheit von Stalin gewesen, sie, die Historiker, hätten das schon lange festgestellt. Vielleicht ist für Sie, meine Herren, das TASS-Kommuniqué eine Dummheit, aber der Tag, an dem dieses Kommuniqué in der Presse erschien, ist ein nationaler Trauertag für viele Völker, denn an diesem Tag haben unsere heldenmütigen Tschekisten viele tausend Menschen in die Tundra jenseits des Polarkreises geschickt, und nur wenige von ihnen kehrten später unter den heimatgleichen Himmel zurück. Nach Abschluss der Zwangsaussiedlung dieser Menschenmassen beseitigten die heldenhaften Grenzwächter nicht nur die Minenfelder und Stacheldrahtverhaue an den sowjetischen Grenzen, siehe der Eisbrecher, S-105FF, sondern zogen sich auch selbst von der Grenze zurück. Die Bestätigung durch General Sviridau ist nur ein Beleg von vielen. Jeder interessierte Leser kann solche Zeugnisse in hinreichender Menge sowohl in den Memoiren sowjetischer Generale wie auch in den deutschen Archiven finden. Völlig eindeutig geht aus diesen Zeugnissen hervor, dass in Geländeabschnitten von mehreren Dutzend, mitunter auch hunderten Kilometern Breite, nämlich dort, wo die sowjetischen Vorstöße vorbereitet wurden, die Grenze offen war, das heißt, dass die Grenztruppen abgerückt waren und die Grenze der Roten Armee zu deren Verfügung 301 überlassen hatten. Hier muss man die Antwort auf die Frage suchen, weshalb sich die Grenztruppen in den ersten Tagen des Krieges im tiefen Hinterland befanden. Alles Nötige für die Aufstellung der drei Tschekistenarmeen war rechtzeitig vorbereitet worden, das Personal jedoch, von den Generalen bis hinunter zu den einfachen Soldaten, ganze Grenzsicherungswachen, Kommandanturen, Abteilungen und Stäbe der Grenzbezirke, war vor dem deutschen Angriff in das Hinterland verlegt worden. Vierter in meinem Leben habe ich nur einmal erlebt, dass Grenztruppen die Grenze öffnen. Im Sommer 1968 zogen eben dort in den Karpaten, wo unsere braven Soldaten ihre Lederstiefel erhielten, die Grenzwachen ihre Posten ab und überließen die Grenze unseren Divisionen. 1941 war alles nach demselben Drehbuch abgelaufen. Als sich die Tschechisten am 18/19 Juni von den Grenzen zurückzogen, wussten sie, dass dies Krieg bedeutete. Jedem Sowjetmenschen hat man von Kindesbeinen an eingeblüht, dass die Grenze geschlossen ist. Die Existenz jedes Grenzsoldaten basierte auf dieser Weisheit. Beim Abrücken von der Grenze am 19. Juni 1941 erkannte jeder Führer einer Grenzwache und jeder einfache Grenzsoldat die Bedeutung dieses Abzugs. Erinnern wir uns an ein unscheinbares Detail auf der ersten Seite von General Sviridows Memoiren: Die Grenzsoldaten lassen bei der Übergabe der Staatsgrenze ein unbrauchbares Maschinengewehr zurück. Jeder, der in der Roten Armee, in der Sowjetarmee, bei den Grenztruppen, beim NKWD oder beim KGB gedient hat, wird mir bestätigen, in Friedenszeiten ein Maschinengewehr und sei es ein unbrauchbares wegzuwerfen ist unmöglich. In jedem Fall ist der beschädigte Ausrüstungsgegenstand erst recht, wenn es um eine Waffe geht, abzuliefern, und zwar unter Anfertigung eines Protokolls über den Vorgang. Die beschädigte Sache, ganz gleich, ob es sich dabei um eine geheime Karte oder einen zerrissenen Soldatenmantel handelt, 302 ist vorzuweisen, hier ist das Stück und hier das Protokoll zu meiner Entlastung, ich bitte um Abzeichung. Dann gibt es auch keine weiteren Probleme. Aber versuche einmal, vor einer Kommission zu bestehen. Wenn zwar das Protokoll existiert, aber kein abgerissener Mantel vorgewiesen werden kann, dann versuche einmal zu beweisen, dass du ihn nicht gestohlen oder in Wodka umgesetzt hast. Aus zwei zu Bruch gegangenen Maschinengewehren kann man in 15 Minuten ein funktionsfähiges neues zusammensetzen. Aus dem weiteren Text von General Sviridow geht sogar hervor, dass seine Leute das weggeworfene Maschinengewehr schnell repariert hatten, ohne Ersatzteile oder ein zweites unbrauchbares Maschinengewehr zur Verfügung zu haben, das man für die Ersatzteile hätte ausschlachten können. Wie ist das Verhalten des Führers der Grenzwache und des Hauptfeldwebels zu deuten, bei deren Teileinheit dieses Maschinengewehr registriert war? Wie gedachten sie wohl für das fehlende Maschinengewehr gerade zu stehen? Wer würde ihnen glauben, dass sie das Maschinengewehr nicht den Feinden der Sowjetmacht überlassen hatten? Wer würde ihnen glauben, dass das Maschinengewehr unbrauchbar war? Aber es ist ganz einfach, das Verhalten der abrückenden Grenzwächter zu verstehen, wenn man vor Augen hat, dass der Frieden zu Ende ist und alle einschließlich des Führers der Grenzwache begriffen haben, dass der Krieg schon begonnen hat. Denn so wird im Krieg verfahren. Immer. Da wird zum Beispiel die 1. Garde-Panzerarmee aus dem Gefecht herausgelöst, und der Befehl lautet, nur das Nötigste mitzunehmen. Es wäre sinnlos, aus der vordersten Linie Waffen, Munition und Kampftechnik abzuziehen, die unter so vielen Mühen dorthin gebracht worden sind. Deshalb erfolgt das Herauslösen eines Truppenteils aus dem Gefecht häufig in der Weise, dass die Vorräte und die gesamte nach den erbitterten Kämpfen noch einsatzbereite Bewaffnung samt Munition an die frischen Verbände übergeben wird, während die in den rückwärtigen Raum verlegten Verbände nichts unnötig Belastendes mit sich führen, im rückwärtigen Raum wird man sie auffüllen und mit Fabrik neuer Bewaffnung ausrüsten. Genauso war am 19. Juni 1941 303 die Ablösung durch die sowjetischen Truppen an der Grenze verlaufen, nicht mehr nach den Vorgaben aus Friedenszeiten, sondern so, wie es im Krieg gehandhabt wird. Fünfter: Erstaunlich ist die Stimmung bei den Kampftruppenteilen der Roten Armee, die sich in den Wäldern an der Grenze verbergen. Auch in dem als Beispiel angeführten 144 selbstständigen Aufklärungsbataillon von Hauptmann Sviridow. Dieses Bataillon sollte ich im Übrigen beschreiben, die Organisationsform entspricht dem Standard, Führung und Stab, eine Panzerkompanie, eine schwere Panzerwagenkompanie, eine motorisierte Schützenkompanie, eine Kavallerieschwadron, Sicherungseinheiten bzw. Teileinheiten. Die Grundbewaffnung des Bataillons besteht aus 16 Schwimmpanzern und 13 schweren Panzerwagen. Stalin hatte allein in der Zusammensetzung der Schützendivisionen 207 komplett ausgerüstete und mehrere Dutzend noch nicht voll ausgerüstete Bataillone dieser Art. Wir wollen versuchen, dies richtig zu würdigen. Betrachten wir zu diesem Zweck nur das 144. Aufklärungsbataillon. Es verfügt in seiner Zusammensetzung über 16 Panzer, aber in sämtlichen deutschen Infanteriedivisionen insgesamt gibt es nicht einen einzigen Panzer. Das gleiche gilt für alle deutschen motorisierten Divisionen. Stalin dagegen hat in jeder Schützendivision ein Aufklärungsbataillon mit Panzern. Allein schon in der Zusammensetzung der Aufklärungsbataillone der Schützendivisionen Stalins gibt es mehr Panzer als in der ganzen Wehrmacht an der Ostfront. Zudem sind es keine gewöhnlichen Panzer, sondern Schwimmpanzer. Stalin hat davon 4000 Stück. Die ganze Wehrmacht verfügt über keinen einzigen. Auch in der übrigen Welt gibt es zu der Zeit noch keine Schwimmpanzer. Demnach verfügt der Bataillonskommandeur Hauptmann Sviridau an der rumänischen Grenze über 16 Schwimmpanzer, während kein einziger deutscher General oder auch Feldmarschall auch nur 304 einen einzigen Schwimmpanzer zur Verfügung hat. Und ebenso wenig die Generale und Feldmarschälle aller übrigen Länder. Und nun erbittet der und ergebene Schwadronchef von dem Kommandeur eines solchen Bataillons die Erlaubnis, einen Aufklärungstrupp auf die andere Flussseite schicken zu dürfen. Ich stelle mir dieselbe Situation im Jahre 1970 vor, ein junger Aufklärungsoffizier bittet den Kommandeur eines Aufklärungsbataillons um die Erlaubnis, einen Aufklärungstrupp auf die andere Flussseite, angenommen auf das westdeutsche Ufer, schicken zu dürfen. Ich stelle mir vor, ich selbst hätte diese Frage an meinen Bataillonskommandeur gerichtet. Man würde mich auf der Stelle mit Laken verschnürt und unter Sirenengeheul in die angemessene Anstalt transportiert haben. Aber 1941 stellte der Oberleutnant diese Frage seinem Hauptmann, und der zeigte keinerlei heftige Reaktion: Die Frage ist angebracht, aber noch ist die Zeit nicht reif dafür. Bald wird sie es sein. In die Aufklärungseinheiten und Verbände werden keine Dummköpfe gesteckt. Der Oberleutnant wird als ein sachlicher, energischer, unternehmungsfreudiger Mann geschildert. Auch der Autor ist ein guter Kommandeur, vom Hauptmann hat er es bis zum Generalmajor und Helden der Sowjetunion gebracht. Im vorliegenden Fall hat der Oberleutnant eine ablehnende Antwort erhalten, aber er hat seine Frage in dem Wissen gestellt, dass eine positive oder negative Entscheidung über die Entsendung einer bewaffneten Gruppe auf das angrenzende Territorium bereits nicht mehr von dem Genossen Stalin und auch nicht von dem Genossen Molotow, nicht von Schuko und nicht vom Chef der Crew Generalleutnant Golikow abhängt, sondern von seinem Hauptmann, der dort steht, wo eigentlich die Grenzposten hätten stehen müssen. In diesem Fall hat der Hauptmann nicht erlaubt, einen Erkundungstrupp auf das Territorium des Gegners zu entsenden, aber es sind hunderte von Fällen bekannt, in denen sowjetische Hauptleute und Majore ihre Einwilligung gaben. Wir sind gewöhnt, uns darüber zu empören, dass deutsche Aufklärungsflugzeuge über sowjetischem Territorium kreisten, dass deutsche Aufklärungs-305-Gruppen sich auf unserem Boden herumtrieben. Dabei vergessen wir seltsamerweise unsere eigenen Flugzeuge, die über dem deutschen Territorium flogen, unsere Aufklärungsgruppen, die sich auf deutschem Boden zu schaffen machten. Wenn ich diese Zeilen überfliege, muss ich an B.M. Schaposchnikow denken. Viele Jahre vor 1941 hat Schaposchnikow darauf hingewiesen, dass die Umstellung einer Armee auf den Kriegszustand einen Anstieg des Kampfgeistes bewirkt, dass sie das moralische Niveau der Armee hebt. B.M. Schaposchnikow, Erinnerungen. Moskau 1974, S545, Schaposchnikow hatte darauf hingewiesen, dass eine in den Kriegszustand versetzte Armee, die zur Grenze aufgeschlossen hat, unter einer nervlichen Anspannung steht, deren Entladung nicht mehr verhindert werden kann. Schaposchnikow hatte darauf hingewiesen, dass man eine Armee nicht lange an den Grenzen halten kann, dass man sie handeln lassen muss. Stalin hatte Schaposchnikows das Gehirn der Armee aufmerksam gelesen, er kannte es und zitierte daraus. Stalin hielt seine Hand über Schaposchnikow. 1940 ist das Jahr von Schaposchnikows Aufstieg, im Mai wird er zum Marschall der Sowjetunion ernannt. Offiziell ist er Stellvertreter des Volkskommissars für Verteidigung, in Wirklichkeit aber Stalins entscheidender militärischer Berater. Mitte Juni 1941 schließen die sowjetischen Invasionsarmeen zur Grenze auf. Die oberste sowjetische militärische Führung weiß, dass Kommandeure wie Soldaten schon auf den Kampf brennen, dass ihr Angriffsdrang nicht mehr zu zügeln ist. Aber sie versuchen auch gar nicht mehr, ihn zu zügeln. Bis zum alles zermalmenden Krieg sind es nur noch 2 Wochen. Vom Gegner trennt die Rote Armee nicht einmal mehr die dünne Kette der Grenzwächter des NKWD. Aber weder Schuko noch Timoschenko noch Schaposchnikow besaßen solche Machtbefugnisse, dass sie den Grenzwächtern den Befehl zum Abzug von der Grenze hätten geben können. Die Grenzsoldaten fallen nicht in ihren Amtsbereich. Die Grenzer sind Berija-Leute. Und Berija besaß seinerseits nicht die Macht, den Armeedivisionen zu befehlen, seine 306 Leute an der Grenze abzulösen. Den Befehl an den Volkskommissar für innere Angelegenheiten, seine Grenzsoldaten von den Grenzen abzuziehen, und den Befehl an den Volkskommissar für Verteidigung, die Divisionen der Roten Armee zu den Grenzen aufschließen zu lassen, konnte nur ein Mann erteilen, der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare, Genosse Stalin. Stalin befahl den Tschekisten, sich in den rückwärtigen Raum zurückzuziehen, und den Verbänden der Roten Armee, zu den Grenzen vorzurücken. Stalin wusste, dass man anschließend die Rote Armee von der Kette lassen musste. Andernfalls würde sie sich selbst losreißen. Sechster aber dann geschah das, womit keiner gerechnet hatte. Die deutsche Wehrmacht führte den ersten Schlag. Betrachten wir die Folgen dieses deutschen Angriffs am Beispiel der 164. Schützendivision, in der unser Hauptmann Sviridau Dienst tat. In diesem Raum gibt es 2 Flüsse, den Grenzfluss Prut und parallel dazu auf sowjetischem Gebiet den Dnoje-Straße. Hätte sich die Division auf eine Verteidigung eingestellt, dann hätte sie nicht in das Gelände zwischen beiden Flüssen einrücken dürfen, sondern man hätte Schützengräben und Laufgräben am Ostufer des Dnoje-Strecht graben müssen, unter Nutzung beider Flüsse als natürliche Hindernisse. Die Brücken hätte man zur Sprengung vorbereiten müssen. In dem Raum zwischen beiden Flüssen hätte es weder Lager noch Lazarette noch Stäbe oder große Truppenverbände geben dürfen, sondern lediglich kleine Abteilungen und Gruppen von Sprengpionieren und Scharfschützen. Aber die 164. Division hatte sich, so wie die übrigen Divisionen, auf den Angriff vorbereitet und deshalb den Dnoje-Strecht überschritten, dabei in die Grenzwälder hunderte Tonnen an Munition, Treibstoff und Versorgungsgütern, Stäbe, Lazarette und Nachrichtenzentralen mitgeführt und war an der äußersten Grenze am Grenzfluss zum Stehen gekommen. Die Division besteht aus 15.000 Soldaten, vielen Kanonen, vielen 307 Granaten, vielen Fahrzeugen. Neben ihr lagen andere Divisionen. Und das alles zwischen den beiden Flüssen. Hinter ihnen der Dnoje-Str, vor ihnen der Grenzfluss Prut. Die Deutschen starteten ihren Angriff, sie eroberten die Brücke über den Grenzfluss, die nicht vermint worden war, und begannen ihre Verbände überzusetzen. Während die Brücken im Rücken der sowjetischen Divisionen zerbombt wurden. Nördlich von diesem Abschnitt war der deutschen 1. Panzergruppe der Durchbruch gelungen, in einem gewaltigen Bogen umging sie die sowjetische Front und schnitt die sowjetischen Truppen von den rückwärtigen Räumen ab. Die sowjetischen Divisionen saßen in der Falle. Massen an Menschen und Bewaffnung, hier stand auch die 96. Gebirgsjägerdivision mit 13.000 Soldaten, doch eine Verteidigung hatte niemand vorbereitet, niemand hatte Laufgräben und Schützengräben angelegt. Ein Rückzug war unmöglich. Der Dnoje-Strecht im Rücken hatte keine Brücken mehr. Und die Vernichtung begann. Einige entkamen der Mausefalle über Schwimmbrücken, aber man versuche einmal, über eine einzige, unter Bombenangriffen stehende Brücke auch nur 1.000 Soldaten und ein paar tausend Tonnen Munition aus dem Kampf zurückzuführen. Doch kehren wir zu Sviridows Bericht zurück. Er blickt auf die Grenzbrücke über den Prut, über die in nicht enden wollendem Strom die deutschen Truppen übersetzen, die Brücke. Wir hatten sie für den Angriff bewahrt, und jetzt gibt es absolut keine Möglichkeit zur Sprengung. Es war einfach so, dass meine ganze militärische Ausbildung im Grunde unter der Devise stand, es gibt nur den Angriff. Rückzug galt als Schande, also hatte man uns ihn nicht gelehrt. Jetzt, da wir uns zurückziehen mussten, besaß niemand Erfahrung darin. Wir mussten diese Weisheit erst unter harten feindlichen Schlägen begreifen lernen. An diesem Beispiel werden die Gründe für die Niederlage aufgedeckt, für einen Verteidigungskrieg gerüstet zu sein und das bereits ein zum Angriff sind zwei verschiedene Dinge, die 164. Division hatte sich auf einen Angriff vorbereitet, und deshalb war alles so gekommen. Nach dem Erscheinen des Eisbreakers 308 haben sich bekannte Historiker dazu geäußert und erklärt, meine Version sei nicht neu, es sei einfach eine Wiederholung dessen, was schon die Faschisten behauptet hätten. Ich rufe meine Leser als Zeugen auf, habe ich etwa begeistert Faschisten zitiert? Meine Bücher sind getränkt mit Zitaten aus Marx, Engels, Lenin, Trotzki, Stalin, Franse, Khrushchev, Brezhnev, Schaposchniko, Schuko, Rokossowski, Kunewild, Wassilewski, Jerjumenko, Birjusöl, Moskalenko, Merezaltko, Kusnamerezo und noch vielen anderen dazu. Wer von diesen allen ist ein Faschist? Ist Marx etwa ein Faschist? Oder Lenin? Oder vielleicht Trotzki? Das vorliegende Kapitel beruht fast ausschließlich auf Zitaten aus dem Buch von Generalmajor A. Sviridow, einem Helden der Sowjetunion. Und es könnte ebenso auf Zitaten aus den Büchern von Generalmajor I.S. Kaljadin um jeden Fußbreit Boden, Moskau 1983, Generalmajor G.N. Koprian hinter der Linie der Karelischen Front, Petro Savojsk 1975, Generalmajor A.L. Scheplew am Himmel und auf der Erde, Moskau 1974, und noch vielen anderen aufbauen. Wenn es die Version der Faschisten ist, dann darf man nicht mehr den Vorwurf machen, sondern muss dies den sowjetischen Marschällen und Generalen vorhalten, ich wiederhole nur deren Worte. Mir ist der zornige Eifer meiner Kritiker schwer begreiflich. Warum zieht man gegen mich zu Felde? Warum haben sie geschwiegen, als die Bücher von Schuko und Rokossowski, Bakramjan, Jerjumenko und das des hier zitierten Sviridow erschienen? Auf deren Köpfe sollte sich ihr edler Zorn entladen. Ich trug nur in aller Bescheidenheit Zitate zusammen. Einige Historiker haben erklärt, dass man meine Version nicht bestreiten könne, doch akzeptieren könne man sie vorerst auch nicht, weil Dokumente aus einer geheimen Verschlusssache über die Vorbereitung des sowjetischen Angriffs noch nicht gefunden seien. Meine Herren Historiker, die Dokumente zu der geheimen Verschlusssache wird man finden. Sogar ganz bestimmt. Wenn der Wille dazu da ist. Aber will man es überhaupt? Versetzen wir uns in die Lage eines 309 angesehenen Professors, der für seine Arbeit weltweite Anerkennung gefunden, wissenschaftliche Grade und Ehrentitel erworben hat, Prämien, Datschen, Orden erhielt, der Dutzende von Büchern und Hunderte von Artikeln über Stalin als unschuldiges Opfer geschrieben hat. Wird nur ein einziges Dokument aufgefunden und veröffentlicht, dann erfährt die ganze Welt, dass dieser hervorragende Gelehrte, gelinde ausgedrückt, einem Irrtum erlegen ist, dass Prämien und Orden unverdient waren, dass er sein Leben und seine Fähigkeiten im Dienst für die Kommunisten verbraucht hat. Und nun lassen Sie uns überlegen, ob unser Mann der Wissenschaft sich wünschen kann, ein solches Dokument zu finden und sich selbst bloßzustellen. Und zahlreiche seiner Kollegen befinden sich in derselben Lage, ein einziges Blatt kann alle ihre Theorien, Arbeiten und bisherigen Anstrengungen zunichte machen. Werden sie danach gieren, solch ein Blatt unter Archivstaub auszugraben und der Öffentlichkeit zu unterbreiten? Versetzen wir uns an die Stelle der Generale und Marschälle, werden sie darauf brennen, ein derartiges Dokument zu finden, das aus Helden blutrünstige Eroberer macht. Versetzen wir uns an die Stelle des russischen Präsidenten. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus erhielten alle Städte ihre historischen Namen zurück, die Stadt Kalinin zum Beispiel ist wieder zu Twer geworden, nur Kaliningrad mag man nicht wieder in Königsberg umbenennen. Will unser Präsident wirklich, dass ein solches Dokument mit dem Beweis gefunden wird, dass die Schuld Josif Stalins an der Entfachesselung des Zweiten Weltkrieges keineswegs geringer als die von Adolf Hitler ist? Wenn sich nur ein kleines Blatt mit Stalins Plan fände, dann müsste Kaliningrad wieder seinen richtigen Namen erhalten und die Stadt selbst ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Stellen wir uns vor, man habe dem Präsidenten gemeldet, solche Dokumente hätten sich gefunden. Ich wüsste gern, was unser Präsident über den weiteren Umgang mit solchen Dokumenten verfügen würde. Bei uns werden nur Dokumente gefunden, die man braucht. 50 Jahre lang haben wir die Ermordung der polnischen Offiziere bei 310 Katyn bestritten und die Zeugen der Ermordung getötet. Sogar Zeugen, die sich in den Händen unserer westlichen Verbündeten befanden, wussten wir auszuschalten. Wie zum Beispiel Ivan Krivoschorze wählt aus dem Dorf Kruschtschenka in der Nähe der Bahnstation Gnezdowo, der zu den ersten Einwohnern gehörte, die einen Hinweis auf das Schicksal der polnischen Offiziere bei Katyn gaben und der 1947 unter ungeklärten Umständen in einem DP-Lager in England starb. Jeder, der es wagte, sich in dieser Frage seine eigene Meinung zu bilden, wurde umgehend mit dem Etikett Faschist versehen. Später war es dann einfach unanständig geworden, das Verbrechen weiter zu leugnen. Alle Welt wusste, welcher Händewerk es war. Also erging der Befehl, das Verbrechen zuzugeben und die entsprechenden Dokumente zu finden. Und sie fanden sich im Nu. Ohne diesen Befehl wären sie allerdings nicht aufgetaucht. Unsere Historiker finden nur, was man auch finden darf. Doch selbst wenn sich Stalins Pläne auffänden, würde unseren Historikern eine geheime Notiz aus einem Archiv helfen. Das Buch von General Svyridow erschien vor 25 Jahren in einer Auflage von 65.000 Exemplaren. Man kann es in den Regalen wissenschaftlicher Bibliotheken in Moskau und London, in Paris, Rom oder Kathmandu finden. In Svyridows Buch ist alles im Klartext gesagt, der General erklärt ehrlich und in verständlicher Form sowohl die Absichten der sowjetischen Führung, ihre Pläne als auch die Ursachen für die schwere Niederlage. Die angeführten Tatsachen sind unwiderlegbar. Interesse halber entschloss ich mich, die von General Svyridow erzählten Fakten anhand anderer Quellen zu überprüfen, und fand 28 voneinander unabhängige Bestätigungen einschließlich der Berichte der deutschen Abwehr. Alle stimmen in dem einen Punkt überein, die 164. Schützendivision lag zwischen den Flüssen Dnjestrecht und Prut, und außer dieser gab es dort noch andere Divisionen im Überfluss. Es gibt aber nur eine Erklärung dafür, warum diese Divisionen an einen für Verteidigungszwecke so ungeeigneten Ort gerieten, es war der Bereitstellungsraum für einen Angriff. Was für geheime Verschlusssachen erwarten unsere Historiker 311 also noch? Was hoffen Sie darin zu entdecken? Ich sage es voraus, wenn Sie diese streng geheimen Dokumente finden, werden Sie dieselbe Information enthalten, die 164. Schützendivision lag zwischen dem Prut und dem Dnjestrecht. Für jede Division, jedes Korps, jede Armee werden Sie Dokumente in einer geheimen Verschlusssache finden und daraus ersehen, dass Sie sich nicht auf eine Verteidigung einrichteten, sondern zum Angriff vorbereiteten. Wären General Svyridow und tausende anderer Kriegsteilnehmer von der historischen Wahrheit abgewichen, dann hätte man sie vor 25 Jahren entlarven müssen, dann hätte man ihre Darstellung als faschistische Version enthüllen und Material, das sie widerlegt, publizieren müssen. Aber das hat bisher niemand unternommen, und es wird auch weiterhin nicht geschehen. Die Memoiren unserer Generale stehen in den Regalen und werden von niemandem gelesen. Tausende von Historikern schreiben Bücher und Dissertationen über den Krieg, aber niemand erübrigt die Zeit, sich für die Fakten zu interessieren. Hier ist die Geschichtswissenschaft, und da sind die Fakten, und beide führen ihr Eigenleben. Die Aussagen derjenigen, die damals an den Kämpfen teilgenommen haben, werden von unserer Geschichtswissenschaft ignoriert. Als ich noch in der Sowjetunion lebte, trug ich mir eine viele tausend Bände umfassende Bibliothek an Literatur über den Krieg zusammen. Alle diese Bücher sind Erinnerungen an die Vorbereitung für die Befreiung. Und das alles wird ganz offen verbreitet in der Buchhandlung Das Kriegsbuch in Moskau am Arpad. In der Crew war meine Sammlung an Kriegsbüchern immerhin so weit bekannt, dass noch 20 Jahre später Khrushchev-Generaloberst Jewgeni Leonidowitsch Timuchin ihrer im Roten Stern, 29. April 1992, gedenkt. Es ist bedauerlich, dass ich diese Sammlung in Moskau der Sowjetmacht als Andenken hinterlassen musste. Hier im Westen habe ich mir in 15 Jahren eine neue Bibliothek angelegt, um die mich viele wissenschaftliche Institutionen beneiden. Und ich möchte betonen, Zugang zu Geheimarchiven zu erlangen ist der Traum eines jeden Historikers. Aber auch in offen zugänglichen Publikationen sind reichlich Informationen für eine Analyse der 312 Handlungen der Roten Armee sowie der Pläne und Absichten ihrer Führung enthalten. Genauso wie allein das, was in der Pravda veröffentlicht worden ist, ausreicht, um die Kommunistische Partei zu einer verbrecherischen Organisation zu erklären. Genauso wie die veröffentlichten Arbeiten Lenins ausreichen, um ihn zu einem Feind der Menschheit zu erklären. Ich habe damals Bücher gesammelt, sammle noch heute und wundere mich, dass alles, was die sowjetischen Generale und Marschälle schrieben, stets nur von dem einen handelt, wir Sowjetmenschen bereiteten uns darauf vor, den Gegner auf dessen eigenem Territorium zu schlagen, und dann folgen Schicht auf Schicht Materialien über die Vorbereitung des sowjetischen Angriffs. Verzeihung des Befreiungsfeldzugs. Sollte all das außer mir niemand gelesen haben? Womit beschäftigen sich dann unsere Massen von Historikern? Gegenwärtig befinden sich allein in meiner Bibliothek 4130 Bücher, oder deren Fotokopien, die nach Inhalt und Geist an das Buch von General Sviridau erinnern. Den Eisbrecher könnte ich auf 100 Bände ausdehnen und würde doch nicht alles berichtet haben. In den Memoiren sowjetischer Generale wird jede Division von vielen Autoren behandelt. Der ehemalige Divisionskommandeur schreibt seine Memoiren, dasselbe tut der einstige Stabschef derselben Division, die Regimentskommandeure und die Bataillonskommandeure schreiben, die Kommandeure der Nachbardivisionen schreiben und der Kommandeur des Korps, dem die Division unterstellt gewesen ist, und der Armeekommandierende und der Frontbefehlshaber, aber auch der einfache Soldat erinnert sich, und alles fügt sich ineinander. Heute kann jeder historisch Interessierte Informationen über alle sowjetischen Divisionen, mit Ausnahme der NKWD-Einheiten und Verbände, sammeln. Jeder kann selbst alle vorausgegangenen Überlegungen und Verlegungen studieren und eine Situation in ihrer Entwicklung verfolgen, schließlich ist alles über die Bewegungen der Brigaden, Divisionen, Korps und Armeen im Februar, März, April, Mai und Juni 1941 bekannt. Sollten wir nicht mit dem vollständigen Bild vor Augen in der Lage sein, die 313 Planung des Großmeisters nachzuvollziehen? Musste wirklich er uns die Verzeichnisse seiner geheimen Vorhaben als geheime Verschlusssache hinterlassen? Stalins Plan war genial und einfach. Es genügt, die Divisionen auf der Karte wie die Figuren auf dem Schachbrett aufzustellen, und der Plan funkelt in seiner Brillanz vor unseren Augen. Und ganz so streng waren die Archive gar nicht sekretiert. Gewiss wird uns in den Memoiren der Generale Stalins Plan nicht als ein geschlossenes Dokument vorgelegt, sondern in Millionen von glitzernden Splittern. Armeegeneral K.N. Galitzki beschreibt zum Beispiel in seinem Buch Jahre harter Prüfungen, Moskau 1973, S33, Ein ebensolches Aufklärungsbataillon wie das von Zwieridau geschilderte, jedoch nicht im Limberger Bogen, sondern in dem von Belustog. Dieses Bataillon ist der 27. Armskö-Schützendivision italienisches Proletariat unterstellt, die heimlich in die Grenzwälder verlegt worden war. Das Bataillon war bereit zur Aufklärung auf dem von den deutschen Truppen besetzten Territorium. Um die Glaubwürdigkeit dieser Aussage zu unterstreichen, führt Armeegeneral K.N. Galitzki einen Archivverweis an. Mit anderen Worten, man befand sich in Kriegsbereitschaft. Nur auf den großen Vaterländischen Krieg war man nicht vorbereitet. Wer hinderte die Historiker daran, diese unbezahlbaren Zeugnisse mit Archivverweisen zu sammeln und heute, da die Türen zu den Archiven ein wenig weiter geöffnet sind, ihre Korrektheit zu überprüfen? Unsere Historiker sind immer darauf bedacht, zwischen den Zeilen zu lesen. Mir aber war der Gedanke gekommen, das zu lesen, was in den Zeilen steht, das zu lesen, was der Text offen hergibt. 50 Jahre warten die Historiker darauf, dass sich ihnen die Tore der Archive weit öffnen. Können die Archive wirklich helfen, wenn man sich doch nicht einmal die Zeit zum Studium dessen genommen hat, was offen in den Bücherregalen steht? 314 8. Die Frage nach der Herkunft der dritten strategischen Staffel ist, wie ich hoffe, geklärt. Vor der deutschen Invasion war die Grenze an vielen Stellen geöffnet worden, und viele tausend Grenzsoldaten hat Thiemann in den rückwärtigen Raum zurückgezogen, wo die Aufstellung der drei Armeen mit Vergeltungs- bzw. Straftruppen erfolgte. Geblieben ist die Frage nach der Bestimmung dieser ganzen Front von Tschekisten. Waren es Genich-Schüsse für die Angreifer NDIN-Truppenteile, um die Desinteressierten aufzumuntern? Mag sein. Aber dafür gab es die Sperrabteilungen, die noch vor dem deutschen Angriff in allen sowjetischen Armeen und Korps aufgestellt worden waren. Die Sperrabteilungen des NKWD waren organisch in die Truppenverbände und Einheiten sowohl der ersten als auch der zweiten strategischen Staffel integriert. Um die Stärke dieser Sperrabteilungen zu demonstrieren, möchte ich eine Statistik anführen. Es ist eine als geheime Verschlusssache eingestufte an den Volkskommissar für innere Angelegenheiten der UdSSR, Generalkommissar der Staatssicherheit Genossen Beria gerichtete Mitteilung. Insgesamt nur 3 Schreibmaschinenseiten, die Informationen über die Exekutierungen in der Roten Armee in nicht ganz 4 Monaten zu Beginn des Krieges enthalten. Hier geht es nicht um sämtliche Erschießungen, sondern nur um die Erschießungen jener Militärangehörigen, die von den operativen Sicherungseinheiten und Sperrabteilungen aufgegriffen wurden. Die Mitteilung beginnt mit den Worten: Vom Beginn des Krieges bis zum 10. Oktober DJ wurden durch die Sonderabteilungen des NKWD und die Sperrabteilungen der NKWD-Truppen zum Schutz des rückwärtigen Raumes 657.364 Militärangehörige, die ihre Einheiten verlassen haben und von der Front zurückgeflohen sind, aufgegriffen. Davon wurden von den operativen Sicherungseinheiten der Sonderabteilungen 249.969 Mann und von den Sperrabteilungen der NKWD-Truppen zum Schutz des rückwärtigen Raumes 407.395 Mann gestellt. Von den Sonderabteilungen wurden 25878 Mann arretiert, aus den übrigen wurden Kampftruppenteile aufgestellt, die an die Front geschickt 315 wurden. Aufgrund von Beschlüssen der Sonderabteilungen und Urteilen der Kriegsgerichte wurden 10201 Mann erschossen, davon 3321 Mann vor angetretener Mannschaft. Danach folgt eine Aufstellung der Verhaftungen, Erschießungen insgesamt sowie der Erschießungen vor angetretener Mannschaft, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Fronten. Aus dieser Aufstellung wird ersichtlich, dass die meisten Verhaftungen an der Westfront erfolgten, jeweils 1000 Mann pro Monat, insgesamt 4013 Mann in 4 Monaten. An dieser Front gab es auch die meisten Erschießungen, 2136 Mann. Die Wahrscheinlichkeit, nach der Verhaftung zu überleben, betrug weniger als 50%. Die Erschießungen vor angetretener Mannschaft erfolgten am häufigsten an der Nordwestfront, 730 Mann in nicht ganz 4 Monaten seit Beginn des Krieges. Die Mitteilung ist unterschrieben vom Stellvertreter des Leiters der Sonderabteilung beim NKWD der UdSSR-Kommissar der Staatssicherheit Dreiranges Milstejen. Dieses Dokument ist dem Verfassungsgericht Russlands als eines der Beweisstücke der Anklage für die verbrecherischen Aktivitäten der Kommunistischen Partei vorgelegt worden. Aus dem Dokument geht hervor, dass an jedem der ersten 111 Kriegsstage an der Front 92 Militärangehörige erschossen wurden, davon täglich 30 Mann vor ihren angetretenen Einheiten und Teileinheiten. In dieser Aufstellung sind nur Militärangehörige enthalten, die von den Sonder- und Sperrabteilungen aufgegriffen wurden. Die Statistik erfasst all diejenigen nicht, die auf ihren Gefechtsposten verhaftet worden sind. Da wurde zum Beispiel am 22. Juni im Raum Grodno ein Flugzeug des 207. Bombenfliegergeschwaders abgeschossen, die Besatzung kam um, nur der Bordschütze und Funker, Unteroffizier A.M. Stschiklo, überlebte. Am 28. Juni traf er wieder bei seinem Geschwader, in der Fliegergarnison Boauskoje im Gebiet Smolensk, ein, wurde von den NKWD-Organen verhaftet und wegen Vaterlandsverrats erschossen. Roter Stern, 26. Juni 1991, das ist bereits ein völlig anders geartetes Verbrechen und gehört in eine ganz andere Statistik, die nichts zu tun hat mit den Sperrabteilungen und den operativen 316 Sicherungseinheiten der Sonderabteilungen. Dieser Fall, und tausende ähnlich gelagerter Fälle, gehört nicht mehr zur Kategorie derjenigen Militärangehörigen, die ihre Einheiten verlassen haben und von der Front zurückgeflohen sind, hier liegt das direkte Gegenteil vor: ein Unteroffizier hat die Rückkehr zu seinem Heimatgeschwader geschafft. Irgendwann einmal wird die Statistik der Erschießungen jener Militärangehörigen veröffentlicht werden, die zu ihren Einheiten zurückgekehrt sind. Aber selbst die Statistik der Erschießungen von jenen Soldaten, die ihre Einheiten verlassen haben, beweist eindeutig, dass die operativen Sicherungseinheiten und die Sperrabteilungen des NKWD den ihnen übertragenen Pflichten gewachsen waren und selbst in der kritischen Lage von allgemeinem Rückzug, ausgebrochener Panik und Chaos ringsum einer Unterstützung durch die dritte strategische Staffel nicht bedürften. In einem Befreiungskrieg aber hätten die Sonder- und Sperrabteilungen erst recht ohne die Hilfe der dritten strategischen Staffel ihren Auftrag erfüllt. Aufgrund der vorgelegten Statistik gehe ich davon aus, dass die dritte strategische Staffel aus drei Armeen NKWD-Truppen nicht zur Erschießung sowjetischer Soldaten aus der ersten und zweiten strategischen Staffel aufgestellt worden war. War die Tschekistenfront vielleicht zur Unterdrückung des Widerstands in den befreiten Territorien gedacht? Das wäre nicht ausgeschlossen. Doch zu diesem Zweck gab es in der ersten und zweiten strategischen Staffel Dutzende von motorisierten Schützendivisionen des NKWD mit Panzern, Haubitzenartillerie und allem, was zur Installierung sozialer Gerechtigkeit erforderlich ist. Die Hauptaufgabe der dritten strategischen Staffel war eine andere. Vor jedem Befreiungsfeldzug in den Jahren 1939-40 teilten sich die Grenzsoldaten in zwei ungleiche Gruppen auf, die einen blieben an der Grenze und wurden in der ersten Angriffsstaffel als Elite-Diffusionsabteilungen und Gruppen eingesetzt. Die übrigen zogen sich in den rückwärtigen Raum zurück und wurden erst in der letzten Etappe des Befreiungsfeldzuges ins Gefecht geführt. Sie stellten den von den Formationen der Roten Armee 317 errungenen Erfolg sicher und übernahmen den Schutz der neuen Grenze. In derselben Weise waren die sowjetischen Grenztruppen auch Mitte Juni 1941 aufgeteilt worden. Nicht anders machten es die Deutschen. Der Aufklärungsbericht des Stabes der Nordwestfront 02 vom 21. Juni 1941 informiert über die Aktivitäten der deutschen Truppen an der ostpreußischen Grenze. Der Grenzschutz und die Überwachung unserer Grenze ist der regulären Armee übertragen worden. Der Zivilbevölkerung wurde die Evakuierung in den Raum 20 Kilometer hinter der Grenze nahegelegt. Zentralarchiv des Verteidigungsministeriums Fonds 221, Inventarverzeichnis 1362, Vorgang 5, S27, bei den Deutschen geschieht alles so wie bei uns, aber mich wunderte nicht der Inhalt des Dokuments, sondern seine Ziffer. Die 0 wird für vertrauliche Verschlusssachen gebraucht, zwei Nullen sind für geheime Verschlusssachen üblich. Mit Anfang eines jeden Jahres beginnt eine neue Zählung. Wie kommt es, dass am 21. Juni erst der zweite Aufklärungsbericht vorgelegt worden ist? Der Chef der Aufklärung eines Militärbezirks legt einmal wöchentlich den neuen Aufklärungsbericht auf den Tisch des Befehlshabers des Militärbezirks, und bei Zuspitzung der Situation geschieht dies in täglichem Rhythmus. Weshalb ist die oben genannte Ziffer so niedrig? Weil am 19. Juni aus dem Militärbezirk Baltikum bereits die Nordwestfront ausgegliedert worden war mit einem eigenen Stab, eigener Aufklärung und den anderen Führungsebenen, weil sie ihr Eigenleben entfaltet und die Nummerierung der Befehle, Aufklärungsberichte und anderer Dokumente mit neuer Zählung von 01 an aufwärts begonnen hat. Bereits am 21. Juni 1941 setzt Oberst Karlin seine Unterschrift unter Dokumente als Stabsoffizier des Befehlshabers der Nordwestfront für den Bereich der Luftverteidigung. Zentralarchiv des Verteidigungsministeriums Fonds 344, Inventarverzeichnis 5564, Vorgang L, S62, auch in allen anderen Militärbezirken wiesen die Evakuierung der Menschen, der Abzug von Grenztruppen und ihr Ersatz durch Feldtruppen darauf hin, dass sich die Rote Armee bereits im Kriegszustand befand, dass sie Fronten entfaltet und die 318 Grenzen mit Ausnahme einiger Abschnitte und Passierstellen übernommen hatte. Admiral Ju Pantelejew erinnert sich, dass man ihm einige Tage vor dem 22. Juni über die Lage in Finnland gemeldet hatte, die finnischen Grenzsoldaten und die gesamte örtliche Bevölkerung hat sich in das Hinterland zurückgezogen. Die Grenze steht offen, das bedeutet doch Krieg. Die Seefront. Moskau 1965, S27, eine vollkommen richtige Situationsanalyse. Aber ging, mit Verlaub, auf unserer Seite nicht genau dasselbe vor sich. Ein Unterschied bestand nur insofern, als die finnische Bevölkerung freiwillig die Grenzregionen räumte. Die Zwangsdeportation von hunderttausenden Menschen aus den Grenzräumen, die Zerstörung der eigenen Grenzbefestigungen, der Abzug von Grenztruppen und die Aufstellung von drei Tschechistenarmeen hinter den beiden strategischen Staffeln der Roten Armee sind nicht nur Anzeichen eines bevorstehenden Krieges, das ist bereits der Krieg selbst in seiner ganzen überwältigenden Unausweichlichkeit, mit den ersten tausenden Opfern unter den friedlichen sowjetischen Bewohnern des Grenzstreifens. Die heimliche Mobilmachung war schon zu weit fortgeschritten. Unausweichlich und bald musste nach dem Abzug der Grenztruppen von der Staatsgrenze der Tag M anbrechen.